Oden, viertes Buch, 14-15 und der säkularische Festgesang. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, viertes Buch, 14-15 und der säkularische Festgesang. 14. An Cäsar Augustus. Wie mag der Väter und der Quiriten Herz mit wohlgehäuften Ehrenbezeugungen nach Würd, Augustus, deine Tugend ewigen, zeichnend in Stein und Jahrbuch der fernsten Nachwelt. O, wo bewohnbar Land die Sonne erleuchtet, größter der Fürsten du, den, ungezähmt von Romas Ausspruch, jüngst die Vindelikerschwärm erkannten, was du durch Mavors könntest. Mit deiner Macht hat Drusus unfügsames Genaunervolk und rasche Bräuner und Kastelle hoch von entsetzlichen Alpengipfeln herabgetaumelt. Mehr denn Vergelter nur. Bald schlug der ältere Nero gewaltige Feldschlacht und unmenschhafte Räter trieb er mit segnender Vorbedeutung. Anschauenswert im furchtbaren Mavorskampf, als Herzen freiem Tode geheiliget er niederrang durch grausen Umsturz, fast wie den Schwall ungezähmter Wogen, abmüdet Auster, wenn der Plejadenchor die Wolken aufschließt, feindlichen Reitertrupp unlässig tummelnd und das mutig brausende Ross durch die Gluten sprengend. So stürzt der Stier formahmende Aufidus am Reiche strömend Daunus des Apulos, wann wütend er graunvoller Sinnflut Ödungen droht den gebauten Äckern, wie dort den Barbaren Claudius eiserne Heerscharen voll einstürzender Kraft zerschlug und Vorderrhein zur Erd und Nachrhein mähete, sonder Verlust ein Sieger. Weil du Gewalt, du helfenden Rat verliehst und deine Götter. Denn an dem Tag, als dir die Fort Alexandria kniend und den geräumten Palast geöffnet, hat dir im dritten Lustrum Fortunas Gunst erneut des Krieges frohe Vollendungen und Ruhm und Herrlichkeit des Feldherrn vorigem Glanze hinzufüget. Dir staunt zuvor unbändig der Kantaber, auch Med und Inder, Skythias Flüchtling dir. O nahe Schutzgottheit dem alten Latium und der Gebietrin Roma, dir, der des Ursprungs Quellen verhehlt, der Nil. Und Ister, dir, der reißende Tigris, dir, der Ozean voll Ungeheuer, der vor entlegenen Britannen hinbraust. Dir horcht die Tod nicht scheuende Gallia und unterwürfig harter iberer land dir die des mords sich freun sugambrer friedliche waffen gestreckt in ehrfurcht an cäsar augustus anstimmen wollt ich schlacht und eroberung da rauschte phöbus zornigen lyraklang nicht durch tyrrhener flut mit kleinem segel zu gehn es erneut o cäsar dein segensalter reichen ertrag der flur und gab die adler unserem zeus zurück entrafft der parther stolzen pfosten auch den von fehde geräumten janus quirinus tempel schloß es und bändigte die frech aus ordnung schweifende üppigkeit mit straffem zügel warf die laster aus und erweckte den geist der vorwelt wodurch latiner namen und italer gewalt und ruhm wuchs und des erhabnen reichs weit ausgedehnte macht zum aufgang sols vom hesperischen abendlager wenn cäsars obhut schirmet die welt wird nicht wahnsinn und aufruhr stören der bürger ruh nicht zorn der wehr und waffen schmiedend städte mit traurigem weh befeindet nicht er den tränkt danubius tiefer strom verletzt was aussprach julius gehten nicht serer noch treulose perser nicht wer an Tanais flut emporwuchs doch wir am arbeitstag und am feiertag von bacchus scherzereichem geschenk erfreut wir wollen stets mit fraun und kindern fromm an die götter zuvor uns wendend nach väterbrauch heerführer von tapferem mut in hochgesang und lydischem flötenhall und troja samt anchises lob und venus der holden geschlecht erheben der säkularische festgesang Knaben und Mädchen, Phöbus und Waldbeherrscherin du, Diana, Himmelsglanz ihr, stetiger Ehre würdig und nach Würd ehrvoll, o verleiht, was fromm wir flehen am Hochfest. Da der Schicksalsspruch der Sibylla vorschrieb, daß der Mädchen Wahl und der keuschen Knaben allen Schutzgottheiten der sieben Hügel sänge das Loblied. Knaben, näherer Sohl, des leuchtender Wagen Tag uns offenbart und hehlet, der stets ein andrer, stets derselb aufgeht. Es erscheine nichts dir größer denn Roma. Mädchen, die du sanft vollzeitige Frucht eröffnest, komm, o Ilitya, mit Heil den Müttern. Oder ob Lucina du gern genannt wirst, ob Genitalis, lass Geschlecht fortblühn und gesegne, o Göttin, wie den Frauen Vermählung die Ratesväter vorbestimmt, ihr ehegesetz, das frische sprößlinge wuchert. Knaben und Mädchen, das, wenn 11 Jahrzehnte flohen im Kreislauf, feste Zeit, Chorlieder erneu und Spiele, welche durch 3 Tag und so viel der holden Nächte gefeiert sein. Und, o wahrheitssingende Mächt, ihr Parzen, was ihr einmal spracht und der Grenzbewahrer unverrückt anhält, zum Erlebten füget gutes Verhängnis. Unser Land von Früchten erfüllt und Herden, weihe dankbar Ehrengeflecht der Ceres, aufgenährt durch Jupiters Luft und Regen, schwelle der Wachstum. Knaben, sanft und friedsam birg das Geschoss und hör uns, Knaben, die demütig dir flehn, Apollo. Mädchen, Sternenfürstin, hell im Gehorn, o hör uns, Luna, die Mägdlein. Knaben und Mädchen, wenn durch euch sich Roma erhub und Trojas edle Schar ausstieg am Etruskerufer, auf Geheiß umtauschend die Stadt und Laren glücklichen Laufes, sie vom Mordbrand Iliums unbeschädigt, der der Held Aeneas dem Fall der Heimat fromm entrückt, Bahn öffnete, mehr gewährend, als sie daheim ließ. Götter, Zucht und Sittlichkeit gebt der Jugend. Götter, gebt friedselige Ruh dem Alter. Gebt Quirinus Volke Gedeihn und Nachwuchs, jegliche ziert auch. Und warum euch flehet mit weißen Rindern Venus und Anchises erhabner Sprössling? Das erlang er, Kriegenden stark, bezwungenen Feinden ein milder. Knaben, seinem Arm schon furchtbar im Meer und Erdreich, zagt der Med angstvoll und den Beilen Albas. Schon begehrt Aussprüche der Skyt und jüngst noch trotzig der Inder. Mädchen, Treue schon und Frieden und Ehr und Unschuld reiner Vorwelt kehrt und versäumte Tugend unbesorgt. Schon pranget daher mit vollem Horne der Segen. Knaben, er, der Augur, herrlich im Glanz des Bogens, Phöbus, er hold selig den 9 Kamenen, welcher durch Heilkunde des kranken Leibes matte Gelenk hebt, wenn geneigt Palatiums Höhn er anschaut, wird er Romas Macht und Latiner Wohlfahrt stets vom Lustrum fort zu dem bessern Lustrum dehnen auf ewig. Mädchen, auch Diana, die auf dem Aventinus machtvoll thront, und Algidus, horcht der 15 Männer flehn und neiget das Ohr gefällig, Bitten der Kinder. Knaben und Mädchen, dass mich Zeus anhör und die götter alle dieser hoffnung froh und gewiß enteil ich heim ich phöbus herrlichkeit und dianas preisender festchor und von der säkularische festgesang von horaz übersetzt von johann heinrich voß